Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase? Facebook ist manchmal wie so ein neugieriger Verwandter, will jede Menge Sachen wissen aus unserem Privatleben, wo wir studiert haben, welchen Arbeitgeber wir haben, für was wir uns interessieren, Telefonnummer soll man nochmal nachtragen. Doch jetzt trauen einige britische Facebook-Nutzer ihren Augen nicht, denn Facebook hat sie danach gefragt, mit wem sie so schlafen. Also Sex haben. Facebook als Sittenwächter, unser Netzautor Andreas Noll hat sich das angeschaut. Was ist da los? Ja, das lässt sich leider nicht so zu 100% klären. Klar ist, dass Facebook britischen Usern tatsächlich diese Frage gestellt hat. Also normalerweise schlafe ich mit, oder diese Aufforderung ist ja keine Frage in dem Sinne. Und dann sollte man das vervollständigen, diese Punkt-Punkt-Punkt-Frage. In Umlauf gebracht wurde diese Frage in Zusammenhang mit einer neuen Facebook-Kategorie, die es seit ein paar Wochen im englischsprachigen Raum gibt. Did you know heißt diese Rubrik und ist eigentlich für ihre belanglosen Aussagen bekannt. Also zum Beispiel, wenn ich einen beliebigen Job wählen könnte, wäre ich Punkt-Punkt-Punkt und dann musst du darauf antworten. Und ich hatte dann jetzt schon so eine Dating-Sache wieder vermutet, dass man sich da was abschauen will bei anderen, aber warum machen die das? Um die Interaktion zu steigern, sicherlich. Die kurzen Frageschnipsel sollen uns anfixen, damit Facebook und unsere Freunde Einblick in unsere Gefühlswelt bekommen. Das sind die Dinge, Gefühlswelt, die auf Facebook gerne gelesen und geteilt werden. Und was gelesen und geteilt wird, das wissen wir, das bringt Facebook Geld. Tatsache ist, dass Facebook mit dem Problem konfrontiert ist, dass die User immer weniger Status-Updates zu ihrem Privatleben veröffentlichen. Ja, und das ist natürlich tendenziell schlecht für das Geschäft und da muss man gegensteuern. Wobei die Frage nach unseren Sexualpartnern ja für die meisten vermutlich in den Bereich der Privatsphäre fällt, die man eher nicht da breit tritt bei Facebook, oder? Genau, und deshalb lässt sich diese Geschichte auch nicht so zu 100% lösen und deshalb ist es eigentlich auch möglich, dass Facebook gar nicht an unseren Sexpartnern interessiert ist, sondern zumindest nicht in dieser Fragestellung, sondern an unseren Schlafgewohnheiten. Man kann die Frage, ich schlafe normalerweise mit, natürlich auch ganz anders beantworten, als dann einen Namen zu nennen, sondern mit einem Stofftier im Bett oder ich schlafe normalerweise bei offenem Fenster oder was auch immer. Da gibt es ja viele Antwortmöglichkeiten, jetzt nicht unbedingt mit unseren Sexpartnern zusammenhängen. Wie machen das die Nutzer? Wie interpretieren die diese Komplettierung des Satzes? Also sind zumindest einige User über diese Frage gestolpert, haben das thematisiert, via Twitter in die Diskussion gebracht. Dass Facebook diese Frage stellt, ist dann öffentlich geworden durch eine Mitarbeiterin des britischen Parlamentes. Und von dort war dann der Weg via Twitter zu den Journalisten nicht weit, die sich jetzt fragen, was Facebook eben damit gemeint hat. Bevor das aber nun höhere Wellen schlägt, natürlich gab es dann die entsprechenden Anfragen an Facebook von den Journalisten, hat Facebook mittlerweile ganz kurz die Notbremse gezogen. Die Frage wurde nach Angaben eines Unternehmenssprechers, wie es jetzt heißt, entfernt. Ohne weiteren Kommentar, was eigentlich damit gemeint Hat man wieder was gelernt bei Facebook, wollte mehr Traffic haben, deswegen hat man die Frage rausgegeben oder die Komplettierung, ich schlafe mit. Vor allem bei den britischen Nutzern ist es aufgefallen. Die Geschichte hat uns Andreas Noll, unser Netzautor, erzählt. Lieben Dank. Deutschlandfunk Nova. Hielscher oder Hase?